im Herzen auf Malle. Bei geilen Leuten, die total durchdrehen, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. 500 Meter Strand, der uns gehört, weil wir so oft dahin fahren. Alle hier sind richtig geil gestört, schon seit über 40 Jahren. Ich hab sofort gespürt, hier bin ich richtig. Hier gibt es alles, was ich will. Super geile Partys, wo jeder ausflippt. Ich liebe dieses Gefühl. Wenn der Bass knallt und wenn das Bier ballert, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. Bei geilen Leuten, die total durchdrehen, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. Wenn der Bass knallt und wenn das Bier ballert, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. Bei geilen Leuten, die total durchdrehen, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. Wenn der Bass knallt und wenn das Bier ballert, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. Bei geilen Leuten, die total durchdrehen, sind wir alle mit dem Herzen auf Malle. Wenn wir zusammen hart feiern, wird Malle immer dabei.